Und so kamen wir nach Lübeck. Ja, Kind. Ja. Und nun, lass uns zurück nach Seretz gehen. Dort können wir etwas essen und trinken. Gut, Oma. München, Emil-Geiß-Straße 50, im Jahr 1963. Dass der Direktor mich persönlich empfangen hat, nachdem ich aus der Gefangenschaft gekommen bin, gilt unter den engsten Mitarbeitern des Chefs der URG eigentlich als undenkbar. Agent V9245 erfuhr erst nach und nach, welches Privileg ihm zuteil geworden war. V9245 genoss seitdem einen Sonderstatus im Amt. Sie sind mit sofortiger Wirkung stellvertretender Leiter der Süddeutschen Industrieverwertungs GmbH. Hinter diesem Namen verbarg sich die Generalvertretung München. Von deren Existenz habe ich bis eben nicht einmal etwas geahnt. Er hatte seine ersten Jahre damit verbracht, Bürodienst in der Zentrale zu erledigen. Die Tatsache, dass der Direktor, von dem inzwischen als Generaldirektor gesprochen werden musste, ihn nun in eine leitende Position und damit gleichsam an die Front schickte, dorthin, wo Spionage und Gegenspionage nicht nur verwaltet, sondern wirklich organisiert und durchgeführt wurden, erschien Agent V9245 wie ein Wink des Schicksals. Es ist Zeit, wieder aktiv zu werden. Als er zu seiner neuen Arbeitsstelle in Thalkirchen fuhr, war er deshalb so gut gelaunt wie schon lange nicht mehr. Die Familie war eine schöne und angenehme Sache. Der Posten in der Zentrale war gut gewesen, um eine Zeit lang unsichtbar zu bleiben. Aber ich bin Soldat. Daran haben auch all die Jahre in der Deckung nichts geändert. Und der Feind ist immer noch derselbe. Er ist dort draußen und muss bekämpft werden. Königreich der Dämmerung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Steven Uli. Erster Teil. Der Schlächter von Turzk. Es sprachen Anna Stirnweiß, Patricia Zielkowska. Erzählerin Barbara Nüsse. Margarita Eisenstein und später als Erwachsene Lisa Kramer, Alexandra Henkel. Frau Kramer, Hedi Kriegeskotte. Erzählerin Lena Stolze. Perit Safati, Samuel Weiß. Erzähler Christoph Leszczynski. Obersturmbahnführer Ranzner alias Otto Kruse, Christian Redl. Erzähler Stefan Hundstein. In weiteren Rollen Daniel Friedl, Franziska Junge, Manuel Harder, Sascha Nathan, Wolfgang Pregler, Maja Schäfermeier, Markus Scheumann und Samuel Stojanov. Ton und Technik Andreas Völzing, Sonja Röder und Robert Müller. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Peter Keitzer. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie Andrea Oetzmann.